Gemäß dem erhabenen patriotischen Willen zur Landesvereinigung und dem einmütigen Streben aller Landsleute wurde am 27. Juni in Pyongyang das niedrigste Vorbereitungskomitee für die erfolgreiche Veranstaltung des gesamtnationalen Großen Vereinigungskongresses gebildet. Im Auftrag vom Genossen Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, erstem Vorsitzendem des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee, wurde ein stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas zum Vorsitzenden des niedrigsten Vorbereitungskomitees und die verantwortlichen Funktionäre der Regierung, Parteien und Organisationen der DEVIRK zu den stellvertretenden Vorsitzenden und den Mitgliedern des Komitees ernannt. Das niedrigste Vorbereitungskomitee wird künftig in enger Verbindung mit den Behörden, Parteien, Organisationen und renommierten Persönlichkeiten in Südkorea und Ausland praktische Maßnahmen zur erfolgreichen Veranstaltung des gesamtnationalen Großen Vereinigungskongresses ergreifen. Es wird öffentliche Mitteilung über die Tätigkeit des niedrigsten Vorbereitungskomitees veröffentlicht.